Im Walde von Compiègne tat der Jesuit Bruder Erzberger das Übrige. Die Brüder Freimaurer, Jesuiten und Juden machten in Berlin und im Reich den Akkord dazu, damit ja der Schein gewahrt werden konnte, als ob Herr Erzberger und Genossen gezwungen sich vor General Foch beugten. Der Schandvertrag von Versailles, diktiert vom Juden- und Bnei-Brits-Bruder Baruch, angenommen von Juden, Jesuiten und Freimaurern in der Regierung und gebilligt von der noch bestehenden obersten Heeresleitung am 28. Juni 1919, dem Jahrestage der Ermordung des Erzherzog-Thronfolgers, und in Kraft getreten am Yahweh-Tage, dem 10.01.1920, krönte den Kampf der unsichtbaren Väter und ihrer Mitarbeiter im deutschen Volk gegen das deutsche Volk. Die Annahme der Daues-Gesetze am Schlachttage von Tannenberg am Yahweh-Tag, den 29.08.1924, brachte die wirtschaftliche Knechtung zur politischen. Der Geist von Tannenberg, die hier von Deutschen betätigte Kraft, sollte gebannt werden. Seitdem sind die unsichtbaren Väter rastlos an der Arbeit, auch das letzte Korn ihrer blutigen Aussaat mit Hilfe ihrer hörigen Mitarbeiter aus den Goyim-Völkern zu ernten und endlich die Weltrepublik zu schaffen, wie sie es vor Jahrhunderten geplant hatten. Die Erfüllungspolitik der hörigen Mitarbeiter in Deutschland unter der Reichspräsidentschaft des Genossenbruder Eberts nahm leider ihren Fortgang zur Freude der Juden, Freimaurer und Jesuiten, auch unter der Reichspräsidentschaft des Generalfeldmarschalls von Hindenburg. Auch die Arbeit des Prälaten Seipel in Deutsch-Österreich und die hohe Politik aller anderen Staaten vollstrecken nur den Willen der unsichtbaren, jetzt sichtbar gewordenen Väter und erleichtern diesen die Erreichung ihres Ziels. In der beabsichtigten Weltrepublik, ich wiederhole es, sollen die Völker aufgehen in einem blutverpanschten Menschenbrei. Vorläufig wird ihnen noch im Übergang, je nach der Einstellung des Volkes, ein gewisses farbvolleres oder farbloseres Nationalkolorit belassen. Die bisher teilweise ja noch selbstständigen Staaten sollen vollends verschwinden und zu autonomen Wirtschaftsprovinzen des jüdischen Weltreiches werden. Die unsichtbaren Väter möchten durch einen obersten Gerichtshof und eine aus ihnen hörige militärische Exekutivgewalt diesen Menschenbrei leiten. Der Völkerbund ist sein provisorischer Vorläufer. Genf ist gewählt, weil dort zahlreiche Aktionen auf Freimaurerkongressen beschlossen wurden. In ihren Händen soll das Weltleihkapital, das sie vor dem Weltkriege, erst recht im Weltkriege, so erfolgreich anlegten und arbeiten ließen, mit seiner völkerversklavenden Goldwährung, mit seinem alles an sich raffenden, enteignenden und proletarisierenden Banken, Börsen, Kredit- und Zinsunwesen, so wie es der Talmud will, weiter arbeiten und mit Hilfe des Staatssozialismus den Menschenbrei zu einer Sklavenhorde und die Einrichtungen der autonomen Wirtschaftsprovinzen zu Betriebsmitteln der Weltwirtschaft im Yahweh-Reiche machen, die auch von dem Weltleihkapital beaufsichtigt werden. Sichtbar gewordene, unsichtbare Väter als herrschende Aufseher mit Gehilfen aus dem auserwählten Volk und den schwarzen und roten Logen, solange noch solche geduldet werden, bilden die regierende Kaste in diesem System. Arbeitendes Menschenvieh soll dann an die Stelle der artbewussten freien Völker der Erde und an die Stelle der Staaten, deren einziger Sinn ist, selbstständige Völker zu schützen und zu erhalten, ein jüdisch-wirtschaftlich-politisches Gebilde, das nichts anderes ist als ein Sklavengefängnis für die Goyim-Völker, treten. Die Wirtschaft in den Händen der unsichtbaren Väter wird zu einem politischen Machtmittel gegenüber den Goyim. Und damit sich die Völker nie wieder auf sich selbst besinnen, sollen sie anstelle ihrer arteigenen Kultur, die jüdische, anstelle des arteigenen Glaubens, den ihnen schon durch das Christentum genommen war, das aber noch äußere Bestandteile dieses Glaubens übernommen hatte, noch einen jüdischen Ersatz als zweite Stufe der Verjudung bekommen, nämlich die sogenannte liberale katholische, das heißt allgemeine Kirche der alten Pflichten, den Yahweh-Glauben. Anstelle ihrer lebenserhaltenden Muttersprache sollen die Völker, sofern sie sie noch heute haben, die jüdische Kunstsprache Esperanto oder Framasona unter dem harmlosen Titel Geschäftssprache aufgenötigt erhalten. Glaube und Kultur in den Händen der unsichtbaren Väter werden zu einem politischen Machtmittel, ebenso wie die Wirtschaft gegenüber den Goyim. Erst wenn das alles durchgeführt ist, ist der Jude am Ziel. Seit Jahrhunderten arbeitet er daran, nach dem Weltkriege mit besonderem Eifer, auf allen Gebieten und in allen Ländern. Völker, Staaten, Glauben, Kultur und Wirtschaft glaubt er umgestalten zu können. Die Vereinigten Staaten Nordamerikas, Frankreich, Russland, Italien, die Türkei und Portugal meint er schon sicher in die Weltrepublik eingegliedert zu haben. Die nordischen Staaten und Holland, so glaubt er, harren des Winkes. Von den Nachfolgestaaten Österreichs und den Balkanstaaten, so denkt er, sei Widerstand nicht zu befürchten und dem Wirken Primo de Riveras in Spanien könne er vertrauensvoll zusehen. Im fernen Osten fühlt er das Widerstreben Japans und Chinas, in Europa von Engländern und Deutschen, obschon er deren Staaten in der Hand zu haben glaubt. Diese Widerstände glaubt er mit seinen alten Mitteln Kriegshetze und Völkermorden auf der einen, pazifistischen Gebärden auf der anderen Seite Herr zu werden. Er fühlt sich doppelt sicher, weil er die Politik, die Wirtschaft, das Glaubens- und Kulturleben, die Presse und die Wissenschaft der Völker zu beherrschen und allen Widerstand zunächst den Weg an die Öffentlichkeit verlegt zu haben glaubt. Hinter diesem Glauben der unsichtbaren Väter, hinter dieser jüdischen imperialistischen Tollkühnheit und törichten Aberwitz lauert die Moar, die jüdische Angst vor der Rache der in Jahrhunderten gemordeten und hingeschlachteten Millionen, vor der Rache der 15 Millionen Toten des Weltkrieges und der 20 Millionen in Russland zu Tode gepeinigten, vor der Rache der ihres Lebensunterhalts beraubten und enteigneten, lauert die Angst vor dem Erwachen der Völker, lauert die Angst vor dem Lebenswillen der Deutschen.